Die polnische Regierung reagierte ebenfalls und warnte Hitler über die deutschsprachigen Sendungen von Radio Warschau vor einem Überfall auf Polen, wie hier am 26. August 1939. Die nationalsozialistische Presse verschweigt selbstverständlich auch die gestrige Unterzeichnung des Bündnisvertrages zwischen Polen und England, der wie ein unbezwingbarer Fels hinausragt aus dem Meer der vom Nationalsozialismus entfachten Stürme. Dieser englisch-polnische Bündnisvertrag verschlägt die letzte imperialistische Hoffnung des Dritten Reiches, die dahin geht, Polen zu überrennen. England steht hinter Warschau. Das sind die Schlagzeilen der heutigen englischen Blätter, die an hervorragender Stelle den Brief unseres Staatspräsidenten an den englischen König bringen, in dem Präsident Moskitzki seiner Freude über die aller Welt augenfällig gewordene Vertiefung des englisch-polnischen Verhältnisses Ausdruck verleiht. Die nationalsozialistische Presse verschweigt dem deutschen Volk die Warnungen Chamberlains. Die nationalsozialistische Presse verschweigt fast ganz die Reden des englischen Außenministers Halifax. Die nationalsozialistische Presse verschweigt fast hundertprozentig die Reden Daladiers und des Präsidenten Lebrun. Noch am 1. September 1939 und nur kurz nach Kriegsbeginn wurde die freie Stadt Danzig, die seit dem Versailler Vertrag unter dem Schutz des Völkerbunds stand, in das Deutsche Reich eingegliedert. Die Wunschvorstellung Hitlers, Frankreich und Großbritannien würden es auch jetzt bei Drohungen belassen, erfüllten sich nicht. Ebenso wenig wie die Hoffnung, beide Mächte seien für eine militärische Auseinandersetzung mit Deutschland nicht genügend gerüstet. Vor allem die Einschätzung Großbritanniens, so Wolfgang Benz, blieb von Illusionen bestimmt. Das galt für Hitler und die militärischen Spitzen nicht weniger als für das deutsche Volk. Am 3. September erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Dem britischen Premier Neville Chamberlain, der bis zuletzt an seine Appeasement-Politik geglaubt hatte, fiel es besonders schwer, seinen Landsleuten die Kriegserklärung über das Radio vermitteln zu lassen. Now here's a further passage from the Prime Minister's speech in the House of Commons this evening. We shall stand at the bar of history, knowing that the responsibility for this terrible catastrophe lies on the shoulders of one man, the German Chancellor. He has not hesitated to plunge the world into misery in order to serve his own senseless ambitions. The white paper now published, Mr. Chamberlain continued, makes it perfectly clear that our object has been to try and bring about discussions about the Polish-German dispute between the two countries on terms of equality. Mr. Chamberlain quoted a passage from a message dated August the 30th as showing how easily the final step might have been avoided if there had been the least desire on the part of the German government to arrive at a peaceful settlement.